Radio Frankfurt. Egmont von Johann Wolfgang von Goethe. Nach einer Funkfassung. Musik Ludwig van Beethoven. Die Hauptpersonen und ihre Sprecher: Margarete von Parma, Frenze Roloff. Herzog von Alba, Max Noack. Wilhelm von Oranien, Fritz Saalfeld. Graf Egmont, Kurt Glass. Klärchen, Eva Katharina Schulz. Ton, Hans Plochmann. Musikalische Leitung, Winfried Zillig. Funkfassung und Regie, Theodor Steiner. Armbrustschießen. Bürger und Soldaten. Hätte man uns den statt der Margarete von Parma zum Regenten gesetzt. Nicht so. Wahr bleibt wahr. Ich lass mir Margarete nicht schelten. Nun ist's an mir. Es lebe unsere gnädige Frau. Lebe! Wahrlich, treffliche Weiber sind in dem Hause. Die Regentin lebe. Lebe! Klug ist sie und mäßig in allem, was sie tut. Aber dass wir die 14 neuen Bischofsmützen im Lande haben, wozu die nur sollen? Nicht wahr, dass man Fremde in die guten Stellen einschieben kann, wo sonst Äbte aus den Kapiteln gewählt wurden? Und wir sollen glauben, es sei um der Religion willen. Ja, es hat sich. An 3 Bischöfen hatten wir genug. Da ging's ehrlich und ordentlich zu. Nun muss doch auch jeder tun, als ob er nötig wäre. Und da setzt's allen Augenblick Verdruss und Händel. Und je mehr ihr das Ding rüttelt und schüttelt, desto trüber wird's. Das ist nun des Königs Wille. Sie kann nichts davon noch dazu tun. Und da sollen wir nun die neuen Psalmen nicht singen. In unserer Provinz singen wir. Das macht, dass Graf Egmont unser Statthalter ist. Der fragt nach so etwas nicht. In Gent, Yppern, durch ganz Flandern singt sie, wer belieben hat. Es ist ja wohl nichts unschuldiger als ein geistlich Lied. Nicht wahr, Vater? Eiwohl, es ist ja ein Gottesdienst, eine Erbauung. Sie sagen aber, es sei nicht auf die rechte Art, nicht auf ihre Art. Und gefährlich ist's doch immer. Da lässt man's lieber sein. Die Inquisitionsdiener schleichen herum und passen auf. Mancher ehrlicher Mann ist schon unglücklich geworden. Der Gewissenszwang fehlte noch. Da ich nicht tun darf, was ich möchte, können Sie mich doch denken und singen lassen, was ich will. Die Inquisition kommt nicht auf. Wir sind nicht gemacht wie die Spanier, unser Gewissen tyrannisieren zu lassen. Und der Adel muss auch bei Zeiten suchen, ihr die Flügel zu beschneiden. Es ist sehr fatal, wenn es den lieben Leuten einfällt, in mein Haus zu stürmen. Und ich sitze an meiner Arbeit und summe just einen französischen Psalm und denke nichts dabei. Weder Gutes noch Böses. Ich summe ihn aber, weil er mir in der Kehle ist. Gleich bin ich ein Ketzer und werde eingesteckt. Oder ich gehe über Land und bleibe bei einem Haufen Volk stehen, das einem neuen Prediger zuhört. Einem von denen, die aus Deutschland gekommen sind. Auf der Stelle heiße ich ein Rebell und komme in Gefahr, meinen Kopf zu verlieren. Habt ihr je einen Predigen hören? Wackere Leute! Neulich hörte ich einen auf dem Feld vor 1000 Menschen sprechen. Das war ein anderer Gekirch, als wenn unsere auf der Kanzel herumtrommeln und die Leute mit lateinischen Brocken erwürgen. Der sprach von der Leber weg, sagte, wie sie uns bisher hätten bei der Nase herumgeführt, uns in der Dummheit erhalten und wie wir mehr Erleuchtung haben könnten. Und das bewies er euch alles aus der Bibel. Ja, da mag doch auch was dran sein. Ich sag's immer selbst und grübelte so über die Sache nach. Mir ist lange im Kopf herumgegangen. Das glaube ich, wo man was Gutes hören kann und was Neues. Und was ist denn nun? Man kann ja einen jeden predigen lassen nach seiner Weise. Frisch, ihr Herren! Über dem Schwätzen vergesst ihr den Wein von Oranien! Den nicht zu vergessen! Das ist ein rechter Wall! Wenn man nur an ihn denkt, meint man gleich, man könne sich hinter ihm verstecken und der Teufel brecht einen nicht davor. Hoch, Wilhelm von Oranien! Hoch! Alter, bring auch deine Gesundheit. Alte Soldaten, alle Soldaten, es lebe der Krieg. Bravo, Alter. Alle Soldaten, es lebe der Krieg. Krieg, Krieg. Wisst ihr auch, was er ruft? Dass es euch leicht vom Munde geht, ist wohl natürlich. Wie lumpig aber unser einem dabei zumute ist, kann ich nicht sagen. Das ganze Jahr das Getrommel zu hören und nicht zu hören, als wie da ein Haufe gezogen kommt und dabei ein anderer. Wie sie über einen Hügel kamen und bei einer Mühle hielten. Wie viel da geblieben sind, wie viel dort und wie sie sich drängen und einer gewinnt, der andere verliert, ohne dass man sein Tage begreift, wer was gewinnt oder verliert. Wie eine Stadt eingenommen wird, die Bürger ermordet werden und wie es den armen Weibern, den unschuldigen Kindern ergeht. Das ist eine Not und Angst. Man denkt jeden Augenblick, da kommen sie. Es geht uns auch so. Drum muss auch ein Bürger immer in Waffen geübt sein. Ja, es übt sich, wer Frau und Kinder hat. Und doch höre ich noch lieber von Soldaten, als ich sie sehe. Das sollte ich übel nehmen. Auf euch ist nicht gesagt, Landsmann. Wie wir die spanischen Besatzungen los waren, holt mir wieder Atem. Geld? Die lagen dir am schwersten auf. Ach, verziehe er sich. Die hatten scharfe Einquartierung bei dir. Halt dein Maul! Sie hatten ihn vertrieben aus der Küche, dem Keller, der Stube, dem Bett. Du bist ein Tropf. Friede, ihr Herren. Muss der Soldat Friede rufen? Nun, da ihr von uns nichts hören wollt, nun bringt auch eure Gesundheit aus. Eine bürgerliche Gesundheit. Dazu sind wir bereit. Sicherheit und Ruhe. Ordnung und Freiheit. Brav. Das sind auch wir zufrieden. Sicherheit und Ruhe. Ordnung und Freiheit. Sicherheit und Ruhe. Ordnung und Freiheit. Palast der Regentin. Margarete von Parma, dann Machiavell. Der Gedanke an diese schreckliche Begebenheit lässt mir keine Ruhe. Nichts kann mich ergetzen, nichts mich zerstreuen. Unreine Geister haben sich unter die Anführer gemischt und schreckliche Taten sind geschehen. Ich sehe kein Mittel, weder strenges noch gelindes, dem Übel zu steuern. Machiavell, sind die Briefe an den König aufgesetzt? In einer Stunde werdet ihr sie unterschreiben können. Habt ihr den Bericht ausführlich genug gemacht? Ausführlich und umständlich, wie es der König liebt. Sagt mir eure Gedanken, Machiavell. Verzeihen, eure Hoheit, meine Gedanken sehen Grillen so ähnlich. Ihr sagtet oft im Scherz, du siehst zu weit, Machiavell. Du solltest Geschichtsschreiber sein. Habe ich nicht alles vorausgesehen? Ich sehe auch viel voraus, ohne es ändern zu können. Ein Wort für 1000. Ihr unterdrückt die neue Lehre nicht, lasst sie gelten, sondert sie von den Rechtgläubigen, gebt ihnen Kirchen, fasst sie in die bürgerliche Ordnung, schränkt sie ein. Und so habt ihr die Anführer auf einmal zur Ruhe gebracht. Jede anderen Mittel sind vergeblich und ihr verheert das Land. Hast du vergessen, mit welchem Abscheu mein Bruder selbst die Frage verwarf, ob man die neue Lehre dulden könne? Möchte doch ein guter Geist Philippen eingeben, dass es einem Könige anständiger ist, Bürger zweierlei Glaubens zu regieren, als sie durcheinander aufzureiben. Solch ein Wort nie wieder. Sollen wir aber auch mit Gott spielen, wie untereinander? Denkt nur deswegen nicht übler von mir. Ich kenne dich und deine Treue. Es sind noch andere, Machiavell. Männer, die ich schätzen und tadeln muss. Wen bezeichnet ihr mir? Ich kann es gestehen, dass mir Egmont heute einen recht innerlich tiefen Verdruss erregte. Durch welches Betragen? Und durch sein gewöhnliches. Durch Gleichgültigkeit und Leichtsinn. Ich erhielt die schreckliche Botschaft eben, als ich von vielen und ihm begleitet aus der Kirche ging. Ich hielt meinen Schmerz nicht an, ich beklagte mich laut und rief, indem ich mich zu ihm wendete, seht, was in eurer Provinz entsteht. Das duldet ihr, Graf, von dem der König sich alles versprach. Und was antwortete er? Als wenn es nichts, als wenn es eine Nebensache wäre, versetzte er, wären nur erst die Niederländer über ihre Verfassung beruhigt. Das Übrige würde sich leicht geben. Vielleicht hat er wahrer als klug und fromm gesprochen. Wie soll Zutrauen entstehen und bleiben, wenn der Niederländer sieht, dass es mehr um seine Besitztümer als um sein Wohl, um seiner Seele heil zu tun ist? Du stellst dich auf die Seite der Gegner? Mit dem Herzen gewiss nicht. Und wollte, ich könnte mit dem Verstande ganz auf der unsrigen sein. Ja, wenn du so willst, so tät es not, ich trete in meine Regentschaft ab. Denn Egmont und Oranien machten sich große Hoffnung, diesen Platz einzunehmen. Damals waren sie Gegner. Jetzt sind sie gegen mich verbunden. Sind Freunde, unzertrennliche Freunde geworden. Ein gefährliches Paar. Soll ich aufrichtig reden? Ich fürchte Oranien und ich fürchte für Egmont. Egmont geht einen freien Schritt, als wenn die Welt ihm gehörte. Er trägt das Haupt so hoch, als wenn die Hand der Majestät nicht über ihm schwebte. Die Augen des Volkes sind alle nach ihm gerichtet. Nie hat er einen Schein vermieden, als wenn niemand Rechenschaft von ihm zu fordern hätte. Noch trägt er den Namen Egmont. Warum nennt er sich nicht Prinz von Gaure, wie es ihm zukommt? Ich halte ihn für einen treuen Diener des Königs. Wenn er wollte, wie verdient könnte er sich um die Regierung machen, anstatt dass er uns schon, ohne sich zu nutzen, unsäglichen Verdruss gemacht hat. Er scheint mir in allem nach seinem Gewissen zu handeln. Sein Gewissen hat einen gefälligen Spiegel. Sein Betragen ist oft beleidigend. Er sieht oft aus, als wenn er in der völligen Überzeugung lebe, er sei Herr und wolle es uns nur aus Gefälligkeit nicht fühlen lassen, wolle uns so gerade nicht zum Lande hinausjagen. Es werde sich schon geben. Ich bitte euch, legt seine Offenheit, sein glückliches Blut, das alles Wichtige leicht behandelt, nicht zu gefährlich aus. Ihr schadet nur ihm und euch. Ich lege nichts aus, ich spreche nur von den unvermeidlichen Folgen. Und ich kenne ihn. Sein niederländischer Adel und sein golden Vlies vor der Brust stärken sein Vertrauen, seine Kühnheit. Beides kann ihn vor einem schnellen, willkürlichen Unmut des Königs schützen. Untersuch es genau. An dem ganzen Unglück, das Flandern trifft, ist er doch nur allein schuld. Er hat zuerst den fremden Lehrern nachgesehen, hat's so genau nicht genommen und vielleicht sich geheim gefreut, dass wir etwas zu schaffen haben. Hoheit. Lass mich nur, lass mich. Was ich auf dem Herzen habe, soll bei dieser Gelegenheit davon. Und ich will die Pfeile nicht umsonst verschießen. Ich weiß, wo er empfindlich ist. Er ist auch empfindlich. Habt ihr den Rat zusammenberufen lassen? Kommt Oranien auch? Ich habe nach Antwerpen um ihn geschickt. Ich will ihnen die Last der Verantwortung nahe genug zuwälzen. Sie sollen sich mit mir dem Übel ernstlich entgegensetzen oder sich auch als Rebellen erklären. Bürgerhaus. Klärchen, Klärchens Mutter und Brackenburg. Singt doch eins. Brackenburg sekundiert so hübsch. Wir wollen singen. Was ihr wollt. Nur hübsch munter und frisch weg. Es ist ein Soldatenliedchen, mein Leibstück. Die Trommel gerühret. Das Pfeifchen geschwillt. Mein Liebster gewaffnet den Haufen befiehlt, die Lanze hochführet, die Leute regieret. Wie klopft mir das Herz, wie wallt mir das Blut. O hätt ich ein Wämslein und Hosen und Hut, o hätt ich ein Wämslein und Hosen und Hut. Ihm Mannsbild zu sein. Ich glänz am Tag gleichen, ein Mannsbild zu sein. Die Trommel gerühret, das Pfeifchen gespielt, mein Liebster gewaffnet, dem Haufen befiehlt, die Lanze hochführet, die Leute regieret. Wie klopft mir das Herz, wie wallt mir das Blut, o hätt ich ein Wämslein und Hosen und Hut, o hätt ich ein Wämslein und Hosen und Hut. Ging durch die Provinzen, ging überall mit. Die Feinde schon weichen, beschießen drein. Ich glück, sondergleichen, ein Mannsbild zu sein. Ich glück, sondergleichen, ein Mannsbild zu sein. Was gibt's auf der Gasse, Brackenburg? Ich höre marschieren. Es ist die Leibwache der Regentin. Um diese Stunde? Was soll das bedeuten? Das ist nicht die tägliche Wache, das sind weit mehr. Fast alle ihre Haufen. Oh, Brackenburg, geht. Hört einmal, was es gibt. Es muss etwas Besonderes sein. Geht, guter Brackenburg. Tut mir den Gefallen. Ich gehe. Ich bin gleich wieder da. Du schickst ihn schon wieder weg. Ich bin neugierig. Und auch, verdenkt mir's nicht, seine Gegenwart tut mir weh. Ich weiß immer nicht, wie ich mich gegen ihn betragen soll. Es ist ein so treuer Bursche. Ich kann's auch nicht lassen. Ich muss ihm freundlich begegnen. Meine Hand drückt sich oft unversehens zu, wenn die seine mich so leise, so liebevoll anfasst. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich ihn betrüge. Ich will nicht, dass er hoffen soll. Und ich kann ihn doch nicht verzweifeln lassen. Und das ist nicht gut. Ich hatte ihn gern und will ihm auch noch wohl in der Seele. Ich hätte ihn heiraten können und glaube, ich war nie in ihn verliebt. Glücklich wärst du immer mit ihm gewesen. Wäre versorgt und hätte ein ruhiges Leben. Und das ist alles durch deine Schuld verscherzt. Ich bin in einer wunderlichen Lage. Wenn ich so nachdenke, wie es ergangen ist, weiß ich's wohl und weiß es nicht. Und dann darf ich Egmont nur wieder ansehen. Wird mir alles sehr begreiflich. Ja, wäre mir weit mehr begreiflich. Ach, was ist's ein Mann. Alle Provinzen beten ihn an. Und ich in seinem Arm sollte nicht das glücklichste Geschöpf von der Welt sein. Wie wird's in der Zukunft werden? Ach, ich frage nur, ob er mich liebt. Und ob er mich liebt, ist das eine Frage? Man hat nichts als Herzensangst mit seinen Kindern. Wie das ausgehen wird. Immer Sorge und Kummer. Es geht nicht gut aus. Du hast dich unglücklich gemacht und mich unglücklich gemacht. Ihr ließet es doch im Anfang. Oh, leider war ich zu gut. Bin immer zu gut. Wenn Egmont vorbeiritt und ich ans Fenster lief, schaltet ihr mich da? Tratet ihr nicht selbst ans Fenster? Ach. Wenn er heraufsah, lächelte, nickte, mich grüßte, war es euch zuwider? Fandet ihr euch nicht selbst in eurer Tochter geehrt? Und mache mir noch Vorwürfe. Wenn er nun öfter die Straße kam und wir wohlfühlten, dass er um meinetwillen den Weg machte, bemerktet ihr es nicht selbst mit heimlicher Freude? Rieft ihr mich ab, wenn ich hinter den Scheiben stand und ihn erwartete? Da dachte ich, dass es so weit kommen sollte. Liebe Mutter, seid gut. Das Volk, was das denkt. Die Nachbarinnen, was die murmeln. Ach, diese Stube, dieses kleine Haus ist ein Himmel. seit Egmonts Liebe darin wohnt. Nimm dich in Acht. Dein heftiges Wesen verdirbt noch alles. Du verrätst dich offenbar vor den Leuten. Wie neulich bei dem Vetter, wie du den Holzschnitt und die Beschreibung fandst und mit einem Schrei riefst, Graf Egmont, ich ward feuerrot. Hätte ich nicht schreien sollen? Es war die Schlacht bei Gravelingen und ich finde oben im Bilde den Buchstaben C und suche unten in der Beschreibung C. Steht da, Graf Egmont, dem das Pferd unter dem Leibe totgeschossen wird. Mich überlief's. Und danach, da musste ich lachen über den holzgeschnitzten Egmont, der so groß war, als der Turm von Gravelingen gleich dabei und die englischen Schiffe an der Seite. Wenn ich mich manchmal erinnere, wie ich mir sonst eine Schlacht vorgestellt und was ich mir als Mädchen für ein Bild vom Grafen Egmont machte, wenn sie von ihm erzählten und von allen Grafen und Fürsten. Und wie mir's jetzt ist. Wie steht's? Man weiß nichts Gewisses. In Flandern soll neuerdings ein Tumult entstanden sein. Die Regentin soll besorgen, er möge sich hierher verbreiten. Das Schloss ist stark besetzt, die Bürger sind zahlreich an den Toren. Das Volk summt in den Gassen. Ich will nur schnell zu meinem alten Vater. Sieht man euch morgen? Nehmt das Buch mit, Brackenburg, und bringt mir wieder so eine Historie. Lebt wohl. Eure Hand. Wenn ihr wiederkommt. Ich hatte mir vorgenommen, gerade wieder fortzugehen. Und da sie es dafür aufnimmt und mich gehen lässt, möchte ich rasend werden. Könnte ich die Zeiten vergessen, da sie mich liebte, mich zu lieben schien? Warum hat mir's Mark und Bein durchdrungen, das Glück? Warum haben mir diese Hoffnungen allen Genuss des Lebens aufgezehrt, indem sie mir ein Paradies von Weitem zeigten? Und jener erste Kuss, jener einzige. Hier waren wir allein. Sie war immer gut und freundlich gegen mich gewesen. Da schien sie sich zu erweichen. Sie sah mich an. Alle Sinne gingen mir um und ich fühlte ihre Lippen auf den meinen. Und nun? Stirb, Armer, was zauderst du? Ich will dies Fläschchen nicht umsonst aus meines Bruders Dr. Kässchen gestohlen haben. Heilsames Gift. Du sollst mir dieses Bangen, diese Schwindel, diese Todesschweiße auf einmal verschlingen und lösen. Platz in Brüssel. Bürger, Wansen, später Egmont. Sagte ich's nicht voraus? Noch vor 8 Tagen auf der Zunft sagte ich, es würde schwere Händel geben. Ist denn wahr, dass Sie die Kirchen in Flandern geplündert haben? Ganz und gar zugrunde gerichtet haben Sie Kirchen und Kapellen. Nichts als die 4 nackten Wände haben Sie stehen lassen. Lauter Lumpengesindel. Reden wir jetzt? Versammeln wir uns jetzt? So heißt es, wir gesellen uns zu den Aufwieglern. Ja, so denkt jeder zuerst, was sollst du mit deiner Nase voran? Hängt doch der Hals gar nah damit zusammen. Mir ist's bange, wenn's einmal unter dem Volk zu lärmen anfängt, unter dem Pack, das nichts zu verlieren hat. Die brauchen das zum Vorwande, worauf wir uns auch berufen müssen, und bringen das Land in Unglück. Gott grüße euch, Herrn. Was Neues? Gebt euch mit dem nicht ab, das ist ein schlechter Kerl. Ist es nicht der Schreiber beim Dr. Fies? Er hat schon viele Herren gehabt. Ihr seid auch versammelt? Steckt die Köpfe zusammen. Es ist immer redenswert. Ich denke auch. Wenn jetzt einer oder der andere Herz hätte und einer oder der andere den Kopf dazu, wir könnten die spanischen Ketten auf einmal sprengen. Herr, so müsst ihr nicht reden. Wir haben dem König geschworen. Und der König uns. Merkt das. Das lässt sich hören. Sagt eure Meinung. Ach, der versteht's. Der hat Pfiffe. Ich hatte einen alten Patron, der besaß Pergamente und Briefe von uralten Stiftungen. In einem stand unsere ganze Verfassung, wie uns Niederländer zuerst einzelne Fürsten regierten. Alles nach hergebrachten Rechten. Die Staaten waren gleich hinterdrein. Denn jede Provinz, so klein sie war, hatte ihre Staaten, ihre Landstände. Haltet euer Maul, das weiß man lange. Ein jeder rechtschaffene Bürger ist, so viel er braucht, von der Verfassung unterrichtet. Verflucht, warum tritt auch keiner in Zeiten auf und sagt einem so etwas? Ich sage es euch jetzt. Der König in Spanien, der die Provinzen durch gut Glück zusammenbesitzt, darf doch nicht darin schalten und walten anders, als die kleinen Fürsten, die sie ehemals einzeln besaßen. Begreift ihr das? Erklärt's uns. Es ist so klar als die Sonne. Müsst ihr nicht nach euren Landrechten gerichtet werden? Unsere Väter waren Leute, die wussten, was ihnen nütz war. Die wussten, etwas zu fassen und festzusetzen. Rechte Männer. Dafür sind aber auch unsere Privilegien so deutlich. Unsere Freiheiten so versichert. Was sprecht ihr von Freiheiten? Von unseren Freiheiten. Von unseren Privilegien. Erzählt doch was von unseren Privilegien. Schafft uns das Buch. Ja, wir müssen es haben. Ja, das Buch. Wo ist denn das Buch? Wir wollen zur Regentin gehen mit dem Buche. Ihr sollt das Wort führen, Herr Doktor. Sagt uns was von unseren Privilegien. Haben wir noch mehr Privilegien? Mancherlei. Und sehr gute, sehr heilsame. Da steht auch: Der Landesherr soll den geistlichen Stand nicht verbessern oder mehren ohne Verwilligung des Adels und der Stände. Merkt das. Auch den Staat des Landes nicht verändern. Ist das so? Ich will es euch geschrieben zeigen, von 200-300 Jahren her. Und wir lassen uns von der Inquisition ins Boxhorn jagen. Das ist eure Schuld. Wir haben noch Egmont. Noch Oranien. Die sorgen für unser Bestes. Eure Brüder in Flandern haben das gute Werk angefangen. Du Hund. Bist du auch ein Spanier? Im was? Den Ehrenmann? Bürger, was soll das? Freiheit, Privilegien. Ruhig. Ruhig, Leute. Was gibt's? Bürger gegen Bürger. Geht auseinander. Geht an euer Gewerbe. Es ist ein übles Zeichen, wenn ihr an Werktagen feiert. Was war's? Sie schlagen sich um ihre Privilegien. Die sie noch mutwillig zertrümmern werden. Wer seid ihr? Ihr scheint mir rechtliche Leute. Das ist unser Bestreben. Eures Zeichens? Zimmermann und Zunftmeister. Und ihr? Krämer. Ihr? Schneider. Ich erinnere mich. Ihr habt mit an den Livreen für meine Leute gearbeitet. Euer Name ist Jetter. Gnade, dass ihr euch dessen erinnert. Ich vergesse niemanden so leicht, den ich einmal gesehen und gesprochen habe. Ein ordentlicher Bürger, der sich ehrlich und fleißig nähert, hat überall so viel Freiheit, als er braucht. Bleibt zu Hause. Leidet nicht, dass sie sich auf den Straßen rotten. Vernünftige Leute können viel tun. Danken, Eure Exzellenz. Danken für die gute Meinung. Alles, was an uns liegt. Ein gnädiger Herr. Der echte Niederländer. Gar so nichts Spanisches. Hätten wir ihn nur zum Regenten. Man folgt ihm gerne. Egmonts Wohnung. Egmont, Sekretär, dann Wilhelm von Oranien. Wie sieht's aus? Was sagen die Briefe? Mancherlei und wenig Erfreuliches. Ist viel gekommen? Sag an. Das Nötigste. Hauptmann Breda schickt die Relation, was weiter in Gent und der umliegenden Gegend vorgefallen. Der Tumult hat sich meistens gelegt. Er schreibt wohl noch von einzelnen Ungezogenheiten und Tollkühnheiten. Ja, es kommt noch manches vor. Ach, verschone mich damit. Zwei von euren Leuten, Sepa und Hart, haben einem Mädel einer Wirtstochter übel mitgespielt. Sie kriegten sie allein und die Dirne konnte sich ihrer nicht erwehren. Wenn es ein ehrlich Mädchen ist und sie haben Gewalt gebraucht, so soll er sie 3 Tage hintereinander mit Ruten streichen lassen. Und wenn sie etwas besitzen, soll er so viel davon einziehen, dass dem Mädchen eine Ausstattung gereicht werden kann. Einer von den fremden Lehrern ist heimlich durch Comines gegangen und entdeckt worden. Er schwört, er sei im Begriffe, nach Frankreich zu gehen. Nach dem Befehl soll er enthauptet werden. Sie sollen ihn in der Stille an die Grenze bringen und ihm versichern, dass er das 2. Mal nicht so wegkommt. Ein Brief von eurem Einnehmer. Er schreibt, es komme wenig Geld ein. Er könne auf die Woche die verlangte Summe schwerlich schicken. Der Tumult habe ihn alles die größte Konfusion gebracht. Das Geld muss herbei. Er mag sehen, wie er es zusammenbringt. Ihr tut wohl. Es ist nicht Unvermögens, es ist böser Wille. Er macht gewiss ernst, wenn er sieht, ihr spaßt nicht. Ferner sagt der Einnehmer, er wolle den alten Soldaten, den Witwen und einigen anderen, denen ihr Gnadengehalte gebt, die Gebühr 1/2 Monat zurückhalten. Man könne indessen Rat schaffen. Die möchten sich einrichten. Aber was ist da einzurichten? Die Leute brauchen das Geld nötiger als ich. Das soll er bleiben lassen. Woher befiehlt ihr denn, dass er das Geld nehmen soll? Darauf mag er denken. Es ist ihm im vorigen Briefe schon gesagt. Deswegen tut er die Vorschläge. Die taugen nicht. Er soll auf was anderes sinnen. Er soll Vorschläge tun, die annehmlich sind. Und vor allem soll er Geld schaffen. Ich habe den Brief des Grafen Oliver wieder hierher gelegt. Ach, gib mir den Brief. Guter, ehrlicher Alter. Da bringt er wieder die alten Märchen auf, was wir an einem Abende mit leichtem Übermut der Geselligkeit und des Weins getrieben und gesprochen. Und was man daraus für Folgen und Beweise durchs ganze Königreich gezogen und geschleppt habe. Aber wenn ihr das Leben gar zu ernsthaft nehmt, was ist denn dran? Wenn uns der Morgen nicht zu neuen Freuden weckt, am Abend uns keine Lust zu hoffen übrig bleibt, ist's wohl des An- und Ausziehens wert? Verzeiht mir, es wird dem Fußgänger schwindelig, der einen Mann mit rasender Eile daherfahren sieht. Ich stehe hoch und kann und muss noch höher steigen. Ich fühle mir Hoffnung, Mut und Kraft. Noch habe ich meines Wachstumsgipfel nicht erreicht. Und stehe ich droben eins, so will ich fest, nicht ängstlich stehen. O Herr, ihr wisst nicht, was für Worte ihr sprecht. Gott erhalt euch. Nimm deine Papiere zusammen, Oranien kommt. Willkommen, Oranien. Ihr scheint mir nicht ganz frei. Was sagt ihr zu unserer Unterhaltung mit der Regentin? Ich fand in ihrer Art, uns aufzunehmen, nichts Außerordentliches. Ich habe sie schon öfter so gesehen. Sie schien mir nicht ganz wohl. Merktet ihr nicht, dass sie zurückhaltender war? Erst wollte sie unser Betragen bei dem neuen Aufruhr des Pöbels gelassen billigen. Ich dachte unterdessen an was anderes, dass sie fortgehen will. Glaubt ihr diesmal nicht, dass ihre Drohung erfüllt? Nimmermehr. Wie oft habe ich sie schon reisefertig gesehen? Wo will sie denn hin? Hier Statthalterin Königin. Glaubst du, dass sie es unterhalten wird, am Hofe ihres Bruders unbedeutende Tage abzuhaspeln? Oder nach Italien zu gehen und sich in alten Familienverhältnissen herumzuschleppen? Man hält sie dieser Entschließung nicht fähig, weil ihr sie habt zaudern sehen. Wenn sie gingen. Und der König schickt einen anderen. Nun, der würde kommen und würde eben auch zu tun finden. Auch ihm wird die Zeit vergehen, der Kopf schwindeln und die Dinge wie zuvor ihren Gang halten. Dass er statt weite Meere nach einer vorgezogenen Linie zu durchsegeln, Gott danken mag, wenn er sein Schiff in diesem Sturme vom Felsen hält. Wenn man nun aber dem König zu einem Versuch riete. Der wäre? Zu sehen, was der Rumpf ohne Haupt anfinge. Wie? Egmont. Ich trage viele Jahre her alle unsere Verhältnisse am Herzen. Ich stehe immer wie über einem Schachspiele und halte keinen Zug des Gegners für unbedeutend. Ich habe Ursache, einen Ausbruch zu befürchten. Der König hat lange nach gewissen Grundsätzen gehandelt. Er sieht, dass er damit nicht auskommt. Was ist wahrscheinlicher, als dass er es auf einem anderen Wege versucht? Ich glaub's nicht. Wenn man alt wird und hat so viel versucht und es will in der Welt nie zur Ordnung kommen, da muss man endlich wohl genug haben. Eins hat er noch nicht versucht. Nun? Das Volk zu schonen und die Fürsten zu verderben. Wie viele haben das schon lange gefürchtet. Es ist keine Sorge. Sonst war's Sorge. Nach und nach ist mir's Vermutung, zuletzt Gewissheit geworden. Und hat der König treuere Diener als uns? Wir dienen ihm auf unsere Art. Und untereinander können wir gestehen, dass wir des Königs Rechte und die unsrigen wohl abzuwägen wissen. Wer tut's nicht? Wir sind ihm untertan und gewärtig in dem, was ihm zukommt. Wenn er sich ja nun aber mehr zuschriebe und Treulosigkeit nennte, was wir heißen, auf unsere Rechte halten. Wir werden uns verteidigen können. Er rufe die Ritter des Vlieses zusammen. Wir wollen uns richten lassen. Und was wäre ein Urteil vor der Untersuchung? Eine Strafe vor dem Urteil? Eine Ungerechtigkeit, der sich Philipp nie schuldig machen wird. Und eine Torheit, die ich ihm und seinen Räten nicht zutraue. Und wenn sie nun ungerecht und töricht wären? Nein, Oranien, es ist nicht möglich. Wer sollte wagen, Hand an uns zu legen? Uns gefangen zu nehmen, wäre ein verlorenes und fruchtloses Unternehmen. Wo hinaus wollten sie? Richten und verdammen kann nicht der König allein. Und wollten sie meuchelmörderisch an unser Leben? Sie können es nicht wollen. Ein schrecklicher Bund würde in einem Augenblick das Volk vereinigen. Hass und ewige Trennung vom spanischen Namen würde sich gewaltsam erklären. Die Flamme wütete dann über unserem Grabe und das Blut unserer Feinde flösse zu leerem Sühnenopfer. Lass uns denken, Egmont. Wie sollten sie aber? Alba ist unterwegs. Ich glaub's nicht. Ich weiß es. Die Regentin wollte nichts wissen. Und desto mehr bin ich überzeugt. Die Regentin wird ihm Platz machen. Seinen Mordsinn kenne ich. Und ein Heer bringt er mit. Aufs Neue die Provinzen zu belästigen? Das Volk wird höchst schwierig werden. Man wird sich der Häupter versichern. Nein, nein. Lass uns gehen. Jeder in seine Provinz. Dort wollen wir uns verstärken. Mit offener Gewalt fängt er nicht an. Müssen wir ihn nicht begrüßen, wenn er kommt? Wir zögern. Und wenn er uns im Namen des Königs bei seiner Ankunft fordert? Suchen wir Ausflüchte. Und wenn er dringt? Entschuldigen wir uns. Und wenn er darauf besteht? Kommen wir umso weniger. Und der Krieg ist erklärt und wir sind die Rebellen. Oranien, lass dich nicht durch Klugheit verführen. Ich weiß, dass Furcht dich nicht weichen macht. Bedenke den Schritt. Ich hab ihn bedacht. Bedenke, wenn du dich irrst, woran du schuld bist. An dem verderblichsten Kriege, der je ein Land verwüstet hat. Dein Weigern ist das Signal, das die Provinzen mit einem Male zu den Waffen ruft. Das jede Grausamkeit rechtfertigt, wozu Spanien von jeher nur gern den Vorwand gehascht hat. Was wir lange mühselig gestillt haben, wirst du mit einem Winke zur schrecklichen Verwüstung aufhetzen. Denk an die Städte, die Edeln, das Volk, an die Handlung, den Feldbau, die Gewerbe. Und denke die Verwüstung, den Mord. Wir sind nicht einzelne Menschen, Egmont. Ziemt es sich, uns für Tausende hinzugeben, so ziemt es sich auch, uns für Tausende zu schonen. Wer sich schont, muss sich selbst verdächtig werden. Wer sich kennt, kann sicher vor- und rückwärts gehen. Das Übel, was du fürchtest, wird gewiss durch deine Tat. Es ist klug und kühn, dem unvermeidlichen Übel entgegenzugehen. Bei so großer Gefahr kommt die leiseste Hoffnung in Anschlag. Wir haben nicht für den leisesten Furchtritt Platz mehr. Der Abgrund liegt hart vor uns. Ist des Königs Gunst ein so schmaler Grund? So schmal nicht, aber schlüpfrig. Bei Gott, man tut ihm Unrecht! Ich mag nicht leiden, dass man unwürdig von ihm denkt. Er ist Karls Sohn und keiner Niedrigkeit fähig. Die Könige tun nichts Niedriges. Man sollte ihn kennenlernen. Eben diese Kenntnis rät uns, eine gefährliche Probe nicht abzuwarten. Keine Probe ist gefährlich, zu der man Mut hat. Du wirst aufgebracht, Egmont. Ich muss mit meinen Augen sehen. Wo sehst du diesmal nur mit den meinigen? Freund, weil du sie offen hast, glaubst du, du siehst. Ich gehe. Warte du Albas Ankunft ab und Gott sei bei dir. Vielleicht rette dich mein Weigern. Vielleicht, dass der Drache nichts zu fangen glaubt, wenn er uns nicht beide auf einmal verschlingt. Vielleicht zögert er, um seinen Anschlag sicherer auszuführen. Und vielleicht siehst du indes die Sache in ihrer wahren Gestalt. Aber dann schnell! Schnell! Rette dich. Leb wohl. Lass deine Aufmerksamkeit nichts entgehen. Wie viel Mannschaft er mitbringt, wie er die Stadt besetzt und was für Macht die Regentin behält. Wie deine Freunde gefasst sind. Gib mir Nachricht. Egmont. Was willst du? Lass dich überreden. Geh mit. Wie? Tränen, Oranien? Einen Verlorenen zu beweinen ist auch männlich. Du wähnst mich verloren? Du bist's. Bedenke, dir bleibt nur eine kurze Frist. Leb wohl. Dass andere Menschen Gedanken solchen Einfluss auf uns haben. Mir wäre es nie eingekommen. Und dieser Mann trägt seine Sorglichkeit in mich herüber. Weg! Das ist ein fremder Tropfen in meinem Blute. Gute Natur, wirf ihn wieder heraus. Und von meiner Stirne die sinnenden Runzeln wegzubaden, gibt es ja wohl noch ein freundlich Mittel. Klärchen, Mutter, später Egmont. Oh. Lass das, Ayopopayo. Scheltet mir's nicht. Es ist ein kräftig Lied. Hab ich doch schon manchmal ein großes Kind damit schlafen gewiegt. Du hast doch nichts im Kopf als deine Liebe. Vergäßest du nur nicht alles über das eine. Den Brackenburg solltest du in Ehren halten, sag ich dir. Er kann dich noch einmal glücklich machen. Er? Oh ja, es kommt eine Zeit. Ihr Kinder seht ja nichts voraus und überhorcht unsere Erfahrungen. Die Jugend und die schöne Liebe, alles hat sein Ende. Und es kommt eine Zeit, wo man Gott dankt, wenn man irgendwo unterkriechen kann. Mutter, lass die Zeit kommen wie den Tod. Dran vorzudenken ist schreckhaft. Und wenn er kommt, wenn wir müssen, dann wollen wir uns gebärden, wie wir können. Egmont, ich dich entbehre. Nein, es ist nicht möglich. Nicht möglich. Egmont! Egmont! Oh, du guter, lieber Süßer, kommst du? Bist du da? Guten Abend, Mutter. Gott grüß euch, edler Herr. Meine Kleine ist fast vergangen, dass sie so lange ausbleibt. Sie hat wieder den ganzen Tag von euch geredet und gesungen. Ihr gebt mir doch ein Nachtessen. Ich muss in die Küche. Klärchen denkt da nichts, wenn ihr da seid. Ihr müsst für lieb nehmen. Euer guter Wille ist die beste Würze. Und was wäre denn meine Liebe? So viel du willst. Vergleicht sie, wenn ihr das Herz habt. Zuvörderst meinen Mantel ab. So. Oh je. Nun habe ich die Arme frei. Lasst, ihr verderbt euch. Wie prächtig. Da darf ich euch nicht anrühren. Bist du zufrieden? Ich versprach dir einmal, Spanisch zu kommen. Ich bat euch seither nicht mehr drum. Ich dachte, ihr wolltet nicht. Ach, und das goldene Vlies. Da siehst du's nun. Das hat dir der Kaiser umgehängt? Ja, Kind. Und Kette und Zeichen geben dem, der sie trägt, die edelsten Freiheiten. Ich erkenne auf Erden keinen Richter über meine Handlungen als den Großmeister des Ordens mit dem versammelten Kapitel der Ritter. Ihr erzähltet mir die Geschichte und sagtet, es sei ein Zeichen alles Großen und Kostbaren, was man mit Mühe und Fleiß verdient und erwirbt. Es ist sehr kostbar. Ich kann's deiner Liebe vergleichen. Ich trage sie ebenso am Herzen. Und hernach. Was willst du sagen? Hernach vergleicht sich's auch wieder nicht. Wieso? Ich habe sie nicht mit Mühe und Fleiß erworben. Nicht verdient. In der Liebe ist es anders. Du verdienst sie, weil du dich nicht darum bewirbst. Und die Leute erhalten sie auch meist allein, die nicht danach jagen. Du warst gewiss heute bei der Regentin. Ich war bei ihr. Ist sie falsch? Nicht mehr und nicht weniger als jeder, der seine Absichten erreichen will. Ich scheute mich, vor sie zu treten. Du bist doch sonst nicht zaghaft. Es wäre auch nicht Furcht, nur jungfräuliche Scham. Ich verstehe dich, liebes Mädchen. Du darfst die Augen aufschlagen. Lass mich schweigen. Lass mich dich halten. Lass mich dir in die Augen sehen. Alles drin finden. Trost und Hoffnung und Freude. Und Kummer. Sag mir, sage, ich begreife nicht. Bist du Egmont, der Graf Egmont, der große Egmont, der so viel Aufsehen macht, von dem in den Zeitungen steht, an dem die Provinzen hängen? Nein, Klärchen, das bin ich nicht. Wie? Siehst du, Klärchen, lass mich sitzen. Jener Egmont ist ein verdrießlicher, steifer Egmont, der an sich halten, bald dieses, bald jenes Gesicht machen muss. Geplagt, verkannt, verwickelt ist, wenn ihn die Leute für froh und fröhlich halten. Geliebt von einem Volke, das nicht weiß, was es will. Geehrt und in die Höhe getragen von einer Menge, mit der nichts anzufangen ist. Umgeben von Freunden, denen er sich nicht überlassen darf. Beobachtet von Menschen, die ihm auf alle Weise beikommen möchten. Arbeitend und sich bemühend, oft ohne Zweck, meist ohne Lohn. Ach, lass mich schweigen, wie es dem ergeht, wie es dem zumute ist. Aber dieser Klärchen, der ist ruhig, offen, glücklich, geliebt und gekannt von dem besten Herzen, das auch er ganz kennt und mit voller Liebe und Zutrauen an das Seine drückt. Das ist dein Egmont. So lass mich sterben. Die Welt hat keine Freuden auf diese. Straße, Bürger, Wahnsinn. Hey, pst! Hey, Nachbar! Ein Wort! Geh deines Pfads und sei ruhig. Nur ein Wort. Nichts Neues. Herzog von Alba hat gleich bei seiner Ankunft einen Befehl ausgehen lassen, dadurch zwei oder drei, die auf der Straße zusammen sprechen, des Hochverrats ohne Untersuchung schuldig erklärt sind. War mir's doch gleich weh, wie der Herzog in die Stadt kam. Seit der Zeit ist mir's, als wäre der Himmel mit einem schwarzen Flor überzogen. und hinge so tief herunter, dass man sich bücken müsse, um nicht dran zu stoßen. Wenn so einer ruft Halt und anschlägt, meinst du, man hielte? Ich wäre gleich des Todes. Gehen wir nach Hause. Es wird nicht gut. Adieu. Freunde, Genossen, wisst ihr, die Regentin ist weg. Nun gnad uns Gott. Die hielt uns noch. Oranien ist auch weg. So sind wir denn ganz verlassen. Graf Egmont ist noch da. Gott sei Dank. Stärken ihn alle Heiligen, dass er sein Bestes tut. Der ist allein was vermögend. Finde ich endlich noch ein paar, die noch nicht untergekrochen sind? Tut uns den Gefallen und geht für Bass. Ihr seid nicht höflich. Armselige Mäuse, die gleich verzweifeln, wenn der Hausherr eine neue Katze anschafft. Ungewaschen Maul. Dem Grafen Egmont wollte ich eure Courage nur für eine Stunde in die Glieder wünschen, dass er ihm da Unruhe machte und ihn so lange neckte und juckte, bis er aus der Stadt ginge. Ihr redet recht unverständlich. Der ist so sicher wie der Stern vom Himmel. Hast du noch nie einen sich schneuzen gesehen? Bzzzjipp! Weg war er. Wer will ihm denn etwas tun? Wer will? Willst du es etwa hindern? Ach! Willst du einen Aufruhr erregen, wenn sie ihn gefangen nehmen? Ach, so ein edler, rechtschaffener Mann sollte was zu befürchten haben. Der Schelm sitzt überall im Vorteil. Auf dem Armsünderstühlchen hat er den Richter zum Narren. Auf dem Richterstuhl macht er den Inquisiten mit Lust zum Verbrecher. Ich habe sein Protokoll abzuschreiben gehabt, wo der Kommissarius schwer Lob und Geld vom Hofe erhielt, weil er einen ehrlichen Teufel, an den man wollte, zum Schelmen verhört hatte. Das ist wieder frisch gelogen. Was wollen Sie denn herausverhören, wenn er unschuldig ist? Oh, Spatzenkopf! Wo nichts herauszuverhören ist, da verhört man hinein. Ehrlichkeit macht unbesonnen, wohl auch trotzig. Da fragt man erst recht sachte weg und der Gefangene ist stolz auf seine Unschuld, wie Sie es heißen, und sagt alles geradezu, was ein Verständiger verberge. Dann macht der Inquisitor aus den Antworten wieder Fragen und passt ja auf, wo irgendein Widersprüchlichen erscheinen will. Da knüpft er seinen Strick an und lässt sich der dumme Teufel betreten, dass er hier etwas zu viel, dort etwas zu wenig gesagt oder wohl gar aus Gott weiß was für eine Grille einen Umstand verschwiegen hat, auch wohl irgendeinem Ende sich hat schrecken lassen. Dann sind wir auf dem rechten Weg. Und ich versichere euch, mit mehr Sorgfalt suchen die Bettlerweiber nicht die Lumpen aus dem Kehricht, als so ein Schelmenfabrikant aus kleinen, schiefen, verschobenen, verrückten, verdrückten, geschlossenen, bekannten, geleugneten Anzeichen und Umständen sich endlich einen strohlumpenen Vogelscheuch zusammenkünstelt, um wenigstens seinen Inquisiten in Effigie hängen zu können. Und Gott mag der arme Teufel danken, wenn er sich noch kann hängen sehen. Der hat eine geläufige Zunge. Mit Fliegen mag das angehen. Die Wespen lachen eures Gespenstes. Nachdem die Spinnen sind. Seht, der lange Herzog hat euch so ein rein Ansehen von einer Kreuzspinne. Egmont ist Ritter des Goldenen Vlieses. Wer darf Hand an ihn legen? Nur von seinesgleichen kann er gerichtet werden. Nur vom gesamten Orden. Dein loses Maul, dein böses Gewissen verführen dich zu solchem Geschwätz. Will ich ihm darum übel? Mir kann's recht sein. Dort sehe ich wieder eine Runde antreten. Die sehen nicht aus, als wenn sie bald Brüderschaft mit uns trinken würden. Der Kuhlenburgische Palast. Silva, Gomez, Ferdinand, später Herzog Alba und Egmont. Hast du die Befehle des Herzogs ausgerichtet? Weißt du die Ursache des Befehls? Ich bin gewohnt, blindlings zu gehorchen. Gut, gut. Auch scheint es mir kein Wunder, dass du so verschlossen und einsilbig wirst, wie er, da du immer um ihn sein musst. Mir kommt das fremd vor, da ich den leichten italienischen Dienst gewohnt bin. An Treue und Gehorsam bin ich der Alte. Aber ich habe mir das Schwätzen und Resonieren angewöhnt. Ihr schweigt alle und lasst es euch nie wohl sein. Der Herzog gleicht mir einem ehernen Turm ohne Pforte, wozu die Besatzung Flügel hätte. Neulich hörte ich ihn bei Tafel von einem frohen, freundlichen Menschen sagen, er sei eine schlechte Schenke mit einem ausgestreckten Branntweinzeichen, um Müßiggänger, Bettler und Diebe hereinzulocken. Und hat er uns nicht schweigend hierher geführt? Dagegen ist nichts zu sagen. Gewiss, wer Zeuge seiner Klugheit war, wie er die Armee aus Italien hierher brachte, der hat etwas gesehen wie er sich durch Freund und Feind, durch die Franzosen, Königlichen und Ketzer, durch die Schweizer und Verbundenen gleichsam durchschmiegte, die strengste Manneszucht hielt und einen Zug, den man so gefährlich achtete, leicht und ohne Anstoß zu leiten wusste. Wir haben was gesehen, was lernen können. Auch hier ist nicht alles still und ruhig, als wenn kein Aufstand gewesen wäre? Nun, es war auch schon meist still, als wir herkamen. In den Provinzen ist es viel ruhiger geworden. Und wenn sich noch einer bewegt, so ist es, um zu entfliehen. Aber auch diesem wird er die Wege bald versperren, denke ich. Nun wird er erst die Gunst des Königs gewinnen. Und uns bleibt nichts angelegener, als uns die Seinige zu erhalten. Wenn der König hierher kommt, bleibt gewiss der Herzog und jeder, den er empfiehlt, nicht unbelohnt. Glaubst du, dass der König kommt? Es werden so viele Anstalten gemacht, dass es höchst wahrscheinlich ist. Mich überreden Sie nicht. Ist mein Vater noch nicht heraus? Wir warten auf ihn. Die Fürsten werden bald hier sein. Kommen Sie heute? Oranien und Egmont. Ich begreife etwas. So behalte es für dich. Silva. Hier bin ich. Sobald die Fürsten bei mir eingetreten sind, dann eile gleich Egmonts Geheimschreiber gefangen zu nehmen. Du hast alle Anstalten gemacht, die übrigen, welche bezeichnet sind, zu fahren. Ihr Schicksal wird sie wie eine wohlberechnete Sonnenfinsternis pünktlich und schrecklich treffen. Hast du sie genau beobachten lassen? Alle. Den Egmont vor anderen. Er ist der Einzige, der seit du hier bist sein Betragen nicht geändert hat. Die anderen bleiben bei sich. Vor ihrer Tür sieht's aus, als wenn ein Kranker im Hause wäre. Drum rasch, ehe sie uns wider Willen genesen. Ich stelle sie. Auf deinen Befehl überhäufen wir sie mit dienstfertigen Ehren. Ihnen graut's. Politisch geben sie uns einen ängstlichen Dank, fühlen, das Redlichste sei zu entfliehen. Keiner wagt einen Schritt. Sie zaudern, können sich nicht vereinigen. Und einzeln etwas Kühnes zu tun, hält sie der Gemeingeist ab. Sie möchten gern sich jedem Verdacht entziehen und machen sich immer verdächtiger. Schon sehe ich mit Freuden deinen Anschlag ausgeführt. Ich freue mich nur über das Geschehene. Und auch über das nicht leicht. Denn es bleibt stets noch übrig, was uns zu denken und zu sorgen gibt. Verweile, bis die Fürsten kommen. Dann gib Gomez die Order, die Straßen zu besetzen. Und eile selbst Egmonts Schreiber und die übrigen gefangen zu nehmen, die bezeichnet sind. Ist es getan, so komm hierher und melde es meinem Sohne, dass er mir in den Rat die Nachricht bringe. Ich hoffe, diesen Abend vor dir stehen zu dürfen. Ferdinand, wie fandst du die Stadt? Es hat sich alles gegeben. Ich ritt als wie zum Zeitvertreib Straß auf, Straß ab. Eure wohlverteilten Wachen halten die Furcht so angespannt, dass sie sich nicht zu lispeln unterstehen. Ist dir nichts weiter begegnet? Egmont kam mit einigen auf den Markt geritten. Wir grüßten uns. Er hatte ein rohes Pferd, das ich ihm loben musste. Lasst uns eilen, Pferde zuzureiten, wir werden sie bald brauchen, rief er mir entgegen. Er werde mich noch heute wiedersehen, sagte er, und komme auf euer Verlangen mit euch zu ratschlagen. Er wird dich wiedersehen. Unter allen Rittern, die ich hier kenne, gefällt er mir am besten. Es scheint, wir werden Freunde sein. Du bist noch immer zu schnell und wenig behutsam. Immer erkenne ich in dir den Leichtsinn deiner Mutter. Euer Wille findet mich bildsam. Ich vergebe deinem jungen Blute dieses leichtsinnige Wohlwollen, die unachtsame Fröhlichkeit. Nur vergiss nicht, zu welchem Zwecke ich gesandt bin und welchen Teil ich dir daran geben möchte. Erinnert mich und schont mich nicht, wo ihr es nötig haltet. Mein Sohn. Mein Vater. Die Fürsten kommen bald. Oranien und Egmont kommen. Es ist nicht Misstrauen, dass ich dir erst jetzt entdecke, was geschehen soll. Es ist beschlossen, sie festzuhalten. Du erstaunst. Was du zu tun hast, höre. Die Ursachen sollst du wissen, wenn es geschehen ist. Jetzt bleibt keine Zeit, sie auszulegen. Sobald die Fürsten eingetreten sind, wird jeder Zugang zum Palaste besetzt. Silva wird eilen, Egmont Schreiber mit den Verdächtigsten gefangen zu nehmen. Sobald Silva wiederkommt, bringe mir irgendein unbedeutendes Blatt herein, zum Zeichen, dass ein Auftrag ausgerichtet ist. Ich gehorche, mein Vater. Zum ersten Mal mit schwerem Herzen und mit Sorge. Ich verzeihe dir's. Es ist der erste große Tag, den du erlebst. Ein Bote von Antwerpen. Hier ist Oraniens Brief. Er kommt nicht. Sagt es der Bote? Nein, mir sagt's das Herz. Aus dir spricht mein böser Genius. Er kommt nicht. bis auf den letzten Augenblick verschiebt er sich zu erklären. Er wagt es, nicht zu kommen. So war denn diesmal wieder vermuten der Kluge, klug genug, nicht klug zu sein. Längst hatte ich alles reiflich abgewogen und mir auch diesen Fall gedacht, mir festgesetzt, was auch in diesem Falle zu tun sei. Und jetzt, da es zu tun ist, wehr ich mir kaum, dass nicht das Für und Wider mir aufs Neue durch die Seele schwankt. Ist's rätlich, die anderen zu fangen? Wenn er mir entgeht, schieb ich es auf und lass Egmont mit den Seinigen mit so vielen entschlüpfen, die nun vielleicht nur heute noch in meinen Händen sind. So zwingt dich das Geschick denn auch, du Unbezwinglicher. Wie lang gedacht, wie wohlbereitet, wie groß, wie schön der Plan, wie nah die Hoffnung ihrem Ziele. Und nun, im Augenblick des Entscheidens, bist du zwischen zwei Übel gestellt. Wie in einen Lostopf greifst du in die dunkle Zukunft. Was du fassest, ist noch zugerollt. Dir unbewusst, sei es Treffer oder Fehler. Er ist es. Egmont. Trug dich dein Pferd so leicht herein und scheute vor dem Blutgeruche nicht und vor dem Geister mit dem blanken Schwert, der an der Pforte dich empfängt. Steig ab. So bist du mit dem einen Fuß im Grab und so mit beiden. Ja, streichle es nur und klopfe für seinen mutigen Dienst zum letzten Male den Nacken ihm. Und mir bleibt keine Wahl. In der Verblendung, wie hier Egmont naht, kann er dir nicht zum zweiten Male sich liefern. Ich komme, um die Befehle des Königs zu vernehmen. Zu hören, welchen Dienst er von unserer Treue verlangt, die ihm ewig ergeben bleibt. Er wünscht vor allen Dingen euren Rat zu hören. Über welchen Gegenstand? Kommt Oranien auch? Mir tut es leid, dass er uns eben in dieser wichtigen Stunde fehlt. Euren Rat, eure Meinung wünscht der König, wie diese Staaten wieder zu befriedigen. Ja, er hofft, ihr werdet kräftig mitwirken, diese Unruhen zu stillen und die Ordnung der Provinzen völlig und dauerhaft zu gründen. Ihr könnt besser wissen als ich, dass schon alles genug beruhigt ist. Ja, noch mehr beruhigt war, eh die Erscheinung der neuen Soldaten wieder mit Furcht und Sorge die Gemüter bewegte. Ihr scheint andeuten zu wollen, das Rätlichste sei gewesen, wenn der König mich gar nicht in den Fall gesetzt hätte, euch zu fragen. Verzeiht. Ob der König das Heer hätte schicken sollen, ob nicht vielmehr die Macht seiner majestätischen Gegenwart allein stärker gewirkt hätte, ist meine Sache nicht zu beurteilen. Das Heer ist da, er nicht. Wir aber müssten sehr undankbar, sehr vergessen sein, wenn wir uns nicht erinnerten, was wir der Regentin schuldig sind. Bekennen wir, sie brachte durch ihr so kluges als tapferes Betragen die Anführer mit Gewalt und Ansehen, mit Überredung und List zur Ruhe und führte zum Erstaunen der Welt ein rebellisches Volk in wenigen Monaten zu seiner Pflicht zurück. Ich leugne es nicht. Der Tumult ist gestillt und jeder scheint in die Grenzen des Gehorsams zurückgebannt. Aber hängt es nicht von eines jeden Willkür ab, sie zu verlassen? Wer will das Volk hindern, loszubrechen? Wo ist die Macht, sie abzuhalten? Wer bürgt uns, dass sie sich ferner treu und untertänig zeigen werden? Ihr guter Wille ist alles Pfand, das wir haben. Und ist der gute Wille eines Volkes nicht das sicherste, das edelste Pfand? Wir werden uns doch nicht überreden sollen, dass es jetzt hier so steht. Der König schreibe einen Generalpardon aus. Er beruhige die Gemüter. Und bald wird man sehen, wie Treue und Liebe mit dem Zutrauen wieder zurückkehrt. Und jeder, der die Majestät des Königs, der das Heiligtum der Religion geschändet, ginge frei und ledig hin und wieder, lebte den anderen zum bereiten Beispiel, dass ungeheure Verbrechen straflos sind. Glaubst du, dass du sie alle erreichen wirst? Hört man nicht täglich, dass die Furcht sie hier und dahin sie aus dem Lande treibt? Die Reichsten werden ihre Güter, sich, ihre Kinder und Freunde flüchten. Der Arme wird seine nützlichen Hände dem Nachbar zubringen. Sie werden, wenn man sie nicht verhindern kann. Darum verlangt der König Rat und Tat von jedem Fürsten, Ernst von jedem Statthalter, nicht nur Erzählung, wie es ist, was werden könnte, wenn man alles gehen ließe, wie es geht. Heißt das nicht, sich verdächtig machen? Sehe man dem Aufruhr mit Vergnügen zu, den man nicht erregen, wohl aber hegen möchte. Nicht jede Absicht ist offenbar. Und manches Mannes Absicht ist zu missdeuten. Muss man doch auch von allen Seiten hören, es sei des Königs Absicht weniger, die Provinzen nach einförmigen und klaren Gesetzen zu regieren, die Majestät der Religion zu sichern und einen allgemeinen Frieden seinem Volke zu geben, als vielmehr sie unbedingt zu unterjochen, sie ihre alten Rechte zu berauben, sich Meister von ihren Besitztümern zu machen, die schönen Rechte des Adels einzuschränken, um deren Willen der Edle allein ihm dienen, ihm Leib und Leben widmen mag. Die Religion, sagt man, sei nur ein prächtiger Teppich, hinter dem man jeden gefährlichen Anschlag nur desto leichter ausdenkt. Das Volk liegt auf den Knien, betet die heiligen gewirkten Zeichen an und hinten lauscht der Vogelsteller, der sie berücken will. Das muss ich von dir hören. Nicht meine Gesinnungen. Nur was bald hier, bald da von Großen und von Kleinen, Klugen und Toren besprochen, laut verbreitet wird. Die Niederländer fürchten ein doppeltes Joch. Und wer bürgt ihnen für ihre Freiheit? Freiheit. Ein schönes Wort, wer es recht verstände. Was wollen sie für Freiheit? Was ist des Freiesten Freiheit? Recht zu tun. Und daran wird sie der König nicht hindern. Nein, nein, sie glauben sich nicht frei, wenn sie sich nicht selbst und anderen schaden können. Wäre es nicht besser abzudanken, als ein solches Volk zu regieren? Wenn auswärtige Feinde drängen, an die kein Bürger denkt, der mit dem Nächsten nur beschäftigt ist, und der König verlangt Beistand, dann werden sie uneins unter sich und verschwören sich gleichsam mit ihren Feinden. Weit besser ist, sie einzuengen, dass man sie wie Kinder halten, wie Kinder zu ihrem Besten leiten kann. Glaube nur, ein Volk wird nicht alt, nicht klug. Ein Volk bleibt immer kindisch. Ich habe auf deine Frage geantwortet und wiederhole, es geht nicht. Es kann nicht gehen. Ich kenne meine Landsleute. Es sind Männer wert, Gottes Boden zu betreten. Zu drücken sind sie, nicht zu unterdrücken. Solltest du das alles in des Königs Gegenwart wiederholen? Desto schlimmer, wenn mich seine Gegenwart abschreckte. Desto besser für ihn, für sein Volk, wenn er mir Mut machte, noch weit mehr zu sagen. Was nützlich ist, kann ich hören wie er. Ich würde ihm sagen, leicht kann der Hirte eine ganze Herde Schafe vor sich hintreiben. Der Stier zieht seinen Flug ohne Widerstand. Aber dem edlen Pferde, das du reiten willst, musst du seine Gedanken ablernen. Du musst nichts Unkluges, nichts unklug von ihm verlangen. Darum wünscht der Bürger, seine alte Verfassung zu behalten, von seinen Landsleuten regiert zu sein. Du sagst mir, was ich nicht hören sollte. Auch ich bin fremd. Dass ich dir sage, zeigt dir, dass ich dich nicht meine. Des Königs Absicht ist, sie selbst zu ihrem eigenen Besten einzuschränken, ihr eigenes Heil, wenn es sein muss, ihnen aufzudringen, die schädlichen Bürger aufzuopfern, damit die übrigen Ruhe finden, des Glücks einer weisen Regierung genießen können. Dies ist sein Entschluss. Und diesen dem Adel kundzumachen, habe ich Befehl. Und Rat verlange ich in seinem Namen, wie es zu tun sei, nicht was. Denn das hat er beschlossen. Leider rechtfertigen deine Worte die Furcht des Volks, die allgemeine Furcht. So hat er denn beschlossen, was kein Fürst beschließen sollte. Die Kraft seines Volks, ihr Gemüt, den Begriff, den sie von sich selbst haben, will er schwächen, niederdrücken, zerstören, um sie bequem regieren zu können. Wie du gesinnt bist, scheint es ein vergeblicher Versuch, uns vereinigen zu wollen. Du denkst gering vom König und verächtlich von seinen Räten, wenn du zweifelst, das alles sei nicht schon gedacht, geprüft, gewogen worden. Ich habe keinen Auftrag, jedes Für und Wider noch einmal durchzugehen. Gehorsam fordere ich von dem Volke und von euch, ihr Ersten, Edelsten, Rat und Tat als Bürgen dieser unbedingten Pflicht. Fordere unsere Häupter! So ist es auf einmal getan. Umsonst habe ich so viel gesprochen. Die Luft habe ich erschüttert. Weiter nichts gewonnen. Verzeiht, dass ich euer Gespräch unterbreche. Hier ist ein Brief, dessen Überbringer die Antwort dringend macht. Erlaubt mir, dass ich sehe, was er enthält. Lebt wohl. Entlasst mich, denn ich wüsste bei Gott nichts mehr zu sagen. Glücklich hat dich der Zufall verhindert, deinen Sinn noch weiter zu verraten. Unvorsichtig entwickelst du die Falten deines Herzens und klagst dich selber weit strenger an, als ein Widersacher gehässig tun könnte. Dieser Vorwurf rührt mich nicht. Ich kenne mich selbst genug und weiß, wie ich dem Könige angehöre. Weit mehr als viele, die in seinem Dienst sich selber dienen. Ungern scheide ich aus diesem Streite, ohne ihn beigelegt zu sehen. Und wünsche nur, dass uns der Dienst des Herrn das Wohl des Landes bald vereinigen möge. Es wirkt vielleicht ein wiederholtes Gespräch. Die Gegenwart der übrigen Fürsten, die heute fehlen, in einem glücklicheren Augenblick, was heute unmöglich scheint. Mit dieser Hoffnung entferne ich mich. Halt, Egmont! Deinen Degen. Dies war die Absicht. Dazu hast du mich berufen. Bin ich denn wehrlos? Der König befiehlt's. Du bist mein Gefangener. Der König? Oranien. Oranien! So nimm ihn. Er hat weit öfter des Königs Sache verteidigt, als diese Brust beschützt. Thank you. Straße, Klärchen, Brackenburg und Bürger. Liebchen, um Gottes Willen, was nimmst du vor? Komm mit, Brackenburg. Du musst die Menschen nicht kennen. Wir befreien ihn gewiss. Hier kommen von den alten redlichen wackern Männern. Hört, Freunde! Nachbarn, hört! Sagt, wie ist es mit Edmund? Was will das Kind? Lass sie schweigen. Tretet näher, dass wir sachte reden, bis wir einig sind und stärker. Wir dürfen nicht einen Augenblick versäumen. Die freche Tyrannei, die es wagt, ihn zu fesseln, zückt schon den Dolch, ihn zu ermorden. Kommt, wir wollen uns teilen. Mit schnellem Lauf von Quartier zu Quartier rufen wir die Bürger heraus. Ein jeder greife zu seinen alten Waffen. Auf dem Markt treffen wir uns wieder und der Strom reißt einen jeden mit sich fort. Die Feinde sehen sich umringt und überschwemmt und sind erdrückt. Was kann uns eine Handvoll Knechte widerstehen? Und er in unserer Mitte kehrt zurück, sieht sich befreit und kann uns einmal danken, uns, die wir ihm so tief verschuldet worden. Er sieht vielleicht, gewiss, er sieht das Morgenrot am freien Himmel wieder. Ist ihr Mädchen? Könnt ihr mich missverstehen? Vom Grafen spreche ich. Ich spreche von Egmont. Nennt den Namen nicht. Er ist tödlich. Den Namen nicht? Wie? Nicht diesen Namen? Wer nennt ihn nicht bei jeder Gelegenheit? Wo steht er nicht geschrieben? In diesen Sternen habe ich oft mit allen seinen Lettern ihn gelesen. Nicht nennen? Was soll das? Freunde, gute, teure Nachbarn, ihr träumt. Besinnt euch. Seht mich nicht so starr und ängstlich an. Blickt nicht schüchtern hier und da beiseite. Ich rufe euch ja nur zu, was jeder wünscht. Ist meine Stimme nicht eures Herzens eigene Stimme? Fragt euch einander. Frage jeder sich selbst. Und wer spricht mir nicht nach? Egmonts Freiheit oder den Tod? Gott bewahre uns, da gibt's ein Unglück. Bleibt, bleibt und drückt euch nicht vor seinem Namen weg, dem ihr euch sonst so froh entgegendrängtet. Wenn der Ruf ihn ankündigte, wenn es heißt, Egmont kommt, er kommt von Gent, da hobt ihr eure Kinder auf der Türschwelle in die Höhe und bedeutetet ihnen, sieh, das ist Egmont, der Größte da, er ist's, von dem ihr bessere Zeiten als eure armen Väter lebten, einst zu erwarten habt. Lasst eure Kinder nicht dereinst euch fragen, wo ist der hin? Wo sind die Zeiten hin, die ihr verspracht? Und so wechseln wir Worte, sind müßig und verraten ihn. Schämt euch, Brackenburg, lasst sie nicht gewähren, steuert dem Unheil. Liebes Klärchen, wir wollen gehen. Was wird die Mutter sagen? Vielleicht... Meinst du, ich sei ein Kind oder wahnsinnig? Was kann vielleicht? Von dieser schrecklichen Gewissheit bringst du mich mit keiner Hoffnung weg. Ihr sollt mich hören und ihr werdet. Denn ich seh's, ihr seid bestürzt und könnt euch selbst in eurem Busen nicht wiederfinden. Könnt ihr denn leben? Werdet ihr, wenn er zugrunde geht? Mit seinem Atem flieht der letzte Hauch der Freiheit. Was war er euch? Für wen übergab er sich der dringendsten Gefahr? Seine Wunden flossen und heilten nur für euch. Die große Seele, die euch alle trug, beschränkt ein Kerker. Und Schauertückchen Mordes schweben um sie her. Er denkt vielleicht an euch. Er hofft auf euch. Er, der nur zu geben, nur zu erfüllen gewohnt war. Vater, kommt. Und ich habe nicht Arme, nicht Mark wie ihr. Doch hab ich, was euch allen eben fehlt, Mut und Verachtung der Gefahr. Könnt euch mein Atem doch entzünden. Könnt ich an meinen Busen drückend euch erwärmen und beleben. Kommt, in eurer Mitte will ich gehen. Wie eine Fahne, wehrlos ein edles Heer von Kriegern wehend anführt, so soll mein Geist um eure Häupter flammen und Liebe und Mut das schwankende, zerstreute Volk zu einem fürchterlichen Heer vereinigen. Schaff sie beiseite, sie dauert mich. Klärchen, siehst du nicht, wo wir sind? Komm nach Hause. Nach Hause? Besinne dich nur. Nach Hause. Ja, ich besinne mich. Komm, Brackenburg. Weißt du, wo meine Heimat ist? Gefängnis. Egmont. Alter Freund, immer getreuer Schlaf. Fliehst du mich auch wie die übrigen Freunde? Wie willig senktest du dich auf mein freies Haupt herunter und kühltest, wie ein schöner Myrtenkranz der Liebe, meine Schläfe. Was schüttelt dich nun? Ich fühl's. Es ist der Klang der Mordaxt. Sie untergräbt den festen, hohen Stamm. Seit wann begegnet der Tod dir fürchterlich? Mit dessen wechselnden Bildern, wie mit den übrigen Gestalten der gewohnten Erde, du gelassen lebtest? Auch ist er's nicht, der rasche Feind, dem die gesunde Brust wetteifernd sich entgegensehnt. Der Kerker ist's, des Grabes Vorbild, dem Helden wie dem Feigen widerlich. Unleidlich ward mir's schon auf meinem gepolsterten Stuhle, wenn in stattlicher Versammlung die Fürsten, was leicht zu entscheiden war, mit wiederkehrenden Gesprächen überlegten und zwischen düstern Wänden eines Saals die Balken der Decke mich erdrückten. Da eilte ich fort, sobald es möglich war, und rasch aufs Pferd mit tiefem Atemzug und frisch hinaus, da, wo wir hingehören, ins Feld, wo aus der Erde dampfend jede nächste Wohltat der Natur und durch die Himmel wehend alle Segen der Gestirne uns umwittern, wo wir die Menschheit ganz und menschliche Begier in allen Adern fühlen. Ach, du bist nur Bild, Erinnerungstraum des Glücks, das ich so lang besessen. Wo hat dich das Geschick verräterisch hingeführt? Oh, Sorge, Sorge, die du vor der Zeit den Mord beginnst, lass ab! Seit wann ist Egmont denn allein? So ganz allein in dieser Welt? Dich macht der Zweifel hilflos, nicht das Glück. Ist die Gerechtigkeit des Königs, der du lebenslang vertraut? Ist der Regentin Freundschaft, die fast, du darfst es dir gestehen, fast Liebe war? Sind sie auf einmal wie ein glänzend Feuerbild der Nacht verschwunden und lassen dich allein auf dunklem Pfad zurück? Wird an der Spitze deiner Freunde Oranje nicht wagend sinnen? Wird nicht ein Volk sich sammeln und mit anschwellender Gewalt den alten Freund erretten? Oh, haltet Mauern, die ihr mich einschließt, so vieler Geister wohlgemeintes Drängen nicht von mir ab! Oh ja, sie rühren sich zu Tausenden. Sie kommen, stehen mir zur Seite. Ihr frommer Wunsch eilt dringend zu dem Himmel, er bittet um ein Wunder. Und steigt zu meiner Rettung nicht ein Engel nieder, so sehe ich sie nach Lanze und Schwert angreifen. Die Tore spalten sich, die Gitter springen, die Mauer stürzt vor ihren Händen ein. Und der Freiheit des einbrechenden Tages steigt Egmont fröhlich entgegen. Wie manch bekannt Gesicht empfängt mich jauchzend. Ach, Klärchen, wärst du Mann, so sehe ich dich gewiss auch hier zuerst und dankte dir, was einem Könige zu danken hart ist. Freiheit! Bürgerhaus, Klärchen, dann Brackenburg. Brackenburg, seid ihr's? Was hört ich denn? Noch niemand? Es war niemand. Er hat mir Nachricht versprochen. Nachricht? Entsetzliche Gewissheit. Egmont verurteilt. Welch Gericht darf ihn fordern? Und sie verdammen ihn. Der König verdammt ihn? Oder der Herzog? Und die Regentin entzieht sich. Oranien zaudert und alle seine Freunde. O Egmont, sicher hielt ich dich vor Gott und Menschen, wie in meinen Armen. Was war ich dir? Du hast mich dein genannt. Mein ganzes Leben widmete ich deinem Leben. Was bin ich nun? Ich bin frei Und in der Freiheit liegt die Angst der Ohnmacht. Mir selbstbewusst, nicht fähig, ein Glied nach seiner Hilfe zu rühren. Ach, leider. Auch der kleine Teil von deinem Wesen, dein Klärchen, ist wie du gefangen und regt getrennt im Todeskampfe nur die letzten Kräfte. Ich höre Schleichen, Husten. Brackenburg. Er ist's. Elender guter Mann. Dein Schicksal bleibt sich immer gleich. Dein Liebchen öffnet dir die nächtliche Tür. Und ach, zu welch unseliger Zusammenkunft. Du kommst so bleich und schüchtern, Brackenburg. Was ist's? Durch Umwege und Gefahren suchte ich dich auf. Die großen Straßen sind besetzt. Durch Gässchen und durch Winkel habe ich mich zu dir gestohlen. Erzähl, ist's wahr? Ist er verurteilt? Er ist's. Ich weiß es ganz genau. Und lebt noch? Ja, er lebt noch. Wie willst du das versichern? Die Tyrannei ermordet in der Nacht den Herrlichen. Vor allen Augen verborgen fließt sein Blut. Nein, gewiss, er lebt. Und leider, es bereitet der Spanier dem Volke, das er zertreten will, ein fürchterliches Schauspiel. Gewaltsam jedes Herz, das nach Freiheit sich regt, auf ewig zu zerknirschen. Fahre fort. Und sprich gelassen auch mein Todesurteil aus. Ich schlich durch Seitenwege, durch bekannte Gänge nach meines Vettern Hause und sah aus einem Hinterfenster nach dem Markte. Es wehten Fackeln in einem weiten Kreise spanischer Soldaten hin und wieder. Ich schärfte mein ungewohntes Auge und aus der Nacht stieg mir ein schwarzes Gerüst entgegen, geräumig hoch. Mir grauste vor dem Anblick. Geschäftig waren viele ringsherum bemüht. Sie schienen die Weihe eines grässlichen Opfers vorbereitend zu begehen. Ein weißes Kruzifix, das durch die Nacht wie Silber blinkte, ward auf der einen Seite hoch aufgesteckt. Still, Brackenburg! Nun still. Lass diese Hülle auf meiner Seele ruhen. Verschwunden sind die Gespenster. Und du, holde Nacht, leih deinen Mantel der Erde, die in sich gärt. Sie trägt nicht länger die abscheuliche Last, reißt ihre tiefen Spalten grausend auf und knirscht das Mordgerüst hinunter. Und irgendeinen Engel sendet der Gott, den sie zum Zeugen ihrer Wut geschändet. Vor des Boten heiliger Berührung lösen sich Riegel und Bande. Und er umgießt den Freund mit mildem Schimmer. Er führt ihn durch die Nacht zur Freiheit. Sanft und still. Und auch mein Weg geht heimlich in dieser Dunkelheit. Ihm zu begegnen. Was wagst du? Leise, lieber, dass niemand erwache. Dass wir uns selbst nicht wecken. Kennst du dies Fläschchen, Brackenburg? Ich nahm dir's scherzend, als du mit übereiltem Tod oft ungeduldig drohtest. Und nun, mein Freund... In aller heiligen Namen! Du hinderst nichts. Vergib mir und leb wohl. Lass mich dich Bruder nennen. Es ist ein Name, der viel Namen in sich fasst. So lass mich mit dir sterben. Teile, teile. Es ist genug, zwei Leben auszulöschen. Bleib, du sollst leben. Du kannst leben. Steh meiner Mutter bei, die ohne dich in Armut sich verzehren würde. Sei ihr, was ich ihr nicht mehr sein kann. Lebt zusammen und beweint mich. Beweint das Vaterland und den, der es allein erhalten konnte. Heute steht die Welt auf einmal still. Es stockt ihr Kreislauf und mein Puls schlägt kaum noch wenige Minuten. Leb wohl. Du bist betäubt. Gehüllt in Nacht suchst du die Tiefe. Noch ist nicht jedes Licht erloschen. Noch mancher Tag... Weh! Die Nacht lässt einen schwarzen Flecken zurück. Er schaut und fürchterlich wächst im Lichte das Mordgerüst. Neu leidend wendet das entweihte Gottesbild sein flehend Auge zum Vater auf. Die Sonne wagt sich nicht hervor. Sie will die Stunde nicht bezeichnen, in der er sterben soll. Träge gehen die Zeiger ihren Weg. Und eine Stunde nach der anderen schlägt. Halt, halt! Nun ist es Zeit. Mich scheucht des Morgens Ahnung in das Grab. Claire! Claire! Hier ist der Rest. Ich locke dich nicht nach. Tu, was du darfst. Leb wohl. Lösche die Lampe still und ohne Zaudern. Ich gehe zur Ruhe. Schleiche dich sachte weg. Zieh die Tür nach dir zu. Still, wecke meine Mutter nicht. Geh, rette dich. Rette dich, wenn du nicht mein Mörder scheinen willst. Sie lässt mich zum letzten Male, wie immer. Oh, könnte eine Menschenseele fühlen, wie sie ein liebend Herz zerreißen kann. Sie lässt mich stehen, mich selber überlassen, und Tod und Leben ist mir gleich verhasst. Auf Erden ist kein Bleiben mehr für mich, und Hölle und Himmel bieten gleiche Qual. Wie wäre der Vernichtung Schreckenshand dem Unglückseligen willkommen? Thank you. Gefängnis. Egmont, Silva, Ferdinand. Wer seid ihr, die ihr mir unfreundlich den Schlaf von den Augen schüttelt? Uns schickt der Herzog, dir dein Urteil anzukündigen. Bringst du den Henker auch mit, es zu vollziehen? Vernehm es, so wirst du wissen, was dein erwartet. Tritt kühn hervor, der du das Schwert verhüllt unter dem Mantel trägst. Hier ist mein Haupt, das freieste, das je die Tyrannei vom Rumpf gerissen. Du irrst. Was gerechte Richter beschließen, werden sie vom Angesicht des Tages nicht verbergen. So übersteigt die Frechheit jeden Begriff und Gedanken. Im Namen des Königs erkennen wir nach vorgängiger, genauer gesetzlicher Untersuchung dich, Heinrich Graf Egmont, Prinz von Gaure, des Hochverrats schuldig und sprechen das Urteil, das du mit der Frühe des einbrechenden Morgens aus dem Kerker auf den Markt geführt und dort vom Angesicht des Volkes zur Warnung aller Verräter mit dem Schwerter vom Leben zum Tode gebracht werden solltest. Gegeben, Brüssel. Ferdinand, Herzog von Alba, Vorsitzender des Gerichts der Zwölfe. Du weißt nun dein Schicksal. Es bleibt dir wenig Zeit, dich drein zu ergeben, dein Haus zu bestellen und von den Deinigen Abschied zu nehmen. Du stehst und bleibst? Willst du mein Erstaunen, mein Entsetzen noch durch deine Gegenwart vermehren? Willst du noch etwa die willkommene Botschaft deinem Vater bringen, dass ich unmännlich verzweifle? Geh, sag ihm, dass er weder mich noch die Welt belügt. Ihm, dem Ruhmsüchtigen, wird man es erst hinter den Schultern leise lispeln, dann laut und lauter sagen. Und wenn er einst von diesem Gipfel herabsteigt, werden 1000 Stimmen es ihm entgegenrufen. Nicht das Wohl des Staates, nicht die Würde des Königs, nicht die Ruhe der Provinzen haben ihn hierher gebracht. Um sein Selbstwillen hat der Krieg geraten, dass der Krieger im Kriege gelte. Er hat diese ungeheure Verwirrung erregt, damit man seiner bedürfe. Und ich falle ein Opfer seines niedrigen Hasses, seines kleinlichen Neides. Ja, ich weiß es. Und ich darf es sagen, der Sterbende, der tödlich Verwundete kann es sagen. Mich hat der Eingebildete beneidet. Mich wegzutilgen hat er lange gesonnen und gedacht. Schon damals, als wir noch jünger mit Würfeln spielten und die Haufen Goldes einer nach dem anderen von seiner Seite zu mir herübereilten, da stand er grimmig. Log Gelassenheit und innerlich verzehrte ihn die Ärgernis. Mehr über mein Glück als über seinen Verlust. Noch erinnere ich mich des funkelnden Blickes, der verräterischen Blässe, als wir an einem öffentlichen Feste vor vielen 1000 Menschen um die Wette schossen. Er forderte mich auf und beide Nationen standen. Die Spanier, die Niederländer wetteten und wünschten. Ich überwand ihn. Seine Kugel irrte, die meine traf. Ein lauter Freudenschrei der meinigen durchbrach die Luft. Nun trifft mich sein Geschoss. Sag ihm, dass ich's weiß, dass ich ihn kenne, dass die Welt jede Siegeszeichen verachtet, die ein kleiner Geist erschleichend sich aufrichtet. Und du, wenn einem Sohne möglich ist, von der Sitte des Vaters zu weichen, übe bei Zeiten die Scham, indem du dich für den schämst, den du von ganzem Herzen verehren möchtest. Ich höre dich an, ohne dich zu unterbrechen. Deine Vorwürfe lasten wie Keulenschläge auf einem Helm. Was rührt? Was bekümmert dich? Ist es eine späte Reue, dass du der schändlichen Verschwörung deinen Dienst geliehen? Grausamer Vater, ja, ich erkenne dich in diesem Befehle. Du erkanntest mein Herz, meine Gesinnung, die du so oft als Erbteil einer zärtlichen Mutter schaltest. Mich dir gleichzubilden, sandtest du mich hierher. Diesen Mann am Rande des gähnenden Grabes, in der Gewalt eines willkürlichen Todes zu sehen, zwingst du mich, dass ich den tiefsten Schmerz empfinde, dass ich taub gegen alles Schicksal, dass ich unempfindlich werde, es geschehe mir, was wolle. Ich erstaune. Fasse dich. Stehe, rede wie ein Mann. Oh, dass ich ein Weib wäre, dass man mir sagen könnte, was rührt dich, was ficht dich an? Du verlierst dich. Ich will nicht standhaft scheinen, wenn alles in mir zusammenbricht. Dich soll ich hier sehen. Dich? Es ist entsetzlich. Du verstehst mich nicht. Und sollst du mich verstehen? Oh, Egmont, Egmont! Löse mir das Geheimnis. Kein Geheimnis. Wie bewegt dich so tief das Schicksal eines fremden Mannes? nicht fremd. Du bist mir nicht fremd. Dein Name war's, der mir in meiner ersten Jugend gleich einem Stern des Himmels entgegenleuchtete. Dich hatte ich mir bestimmt und wählte dich aufs Neue, da ich dich sah. Nun hoffte ich erst, mit dir zu sein, mit dir zu leben, dich zu fassen, dich... Das ist nun alles weggeschnitten. Und ich sehe dich hier. Mein Freund, wenn es dir wohltun kann, so nimm die Versicherung, dass im ersten Augenblicke mein Gemüt dir entgegenkam. Und höre mich. Lass uns ein ruhiges Wort untereinander wechseln. Sage mir, ist es der strenge, ernste Wille deines Vaters, mich zu töten? Er ist's. Dieses Unheil wäre nicht ein leeres Schreckbild, mich zu ängstigen? Nein, ach leider nein. So höre mich. Die Augenblicke sind kostbar. Du bist des allgewaltigen Sohn und selbstgewaltig. Lass uns entfliehen. Ich kenne die Wege, die Mittel können dir nicht unbekannt sein. Nur diese Mauern, nur wenige Meilen entfernen mich von meinen Freunden. Löse diese Bande, bringe mich zu ihnen und sei unser. Gewiss, der König dankt dir dereinst meine Rettung. Oh, denke mir den Weg der Freiheit aus, sprich und nähre die Hoffnung der lebendigen Seele. Schweig, oh, schweige! Du vermehrst mit jedem Worte meine Verzweiflung. Hier ist kein Ausweg, kein Rat, keine Flucht. Und keine Rettung. Keine. Keine Rettung! Süßes Leben. Schöne, freundliche Gewohnheit des Daseins und Wirkens. Von dir soll ich scheiden. So gelassen scheiden. Deine Schöne, deinen Wert recht lebhaft fühlen. Und dann mich entschlossen losreißen und sagen, fahre hin. Und ich soll daneben stehen, zusehen, dich nicht halten, nicht hindern können. Junger Freund, den ich durch ein sonderbares Schicksal zugleich gewinne und verliere, der für mich die Todesschmerzen empfindet, für mich leidet, sieh mich in diesen Augenblicken an. Du verlierst mich nicht. War dir mein Leben ein Spiegel, in welchem du dich gerne betrachtetest, so sei es auch mein Tod. Die Menschen sind nicht nur zusammen, wenn sie beisammen sind. Auch der Entfernte, der Abgeschiedene lebt uns. Ich lebe dir und habe mir genug gelebt. Ich höre auf zu leben, aber ich habe gelebt. So leb auch du, mein Freund, gern und mit Lust und scheue den Tod nicht. Du hättest dich für uns erhalten können, erhalten sollen. Du hast dich selber getötet. Es glaubt der Mensch, sein Leben zu leiten, sich selbst zu führen, und sein Innerstes wird unwiderstehlich nach seinem Schicksal gezogen. Kann mein Blut für viele fließen, meinem Volke Frieden bringen, so fließt es willig. Leider wird's nicht so werden. Doch es ziemt dem Menschen nicht mehr zu grübeln, wo er nicht mehr wirken soll. Kannst du die verderbende Gewalt deines Vaters aufhalten, lenken, so tu's. Wer wird das können? Leb wohl. Ich kann nicht gehen. Lass meine Leute dir aufs Beste empfohlen sein. Ich habe gute Menschen zu dienern, dass sie nicht zerstreut, nicht unglücklich werden. Wie steht es um Richard, meinen Schreiber? Er ist dir vorangegangen. Sie haben ihn als Mitschuldigen des Hochverrats enthauptet. Arme Seele. Noch eins. Ich kenne ein Mädchen. Du wirst sie nicht verachten, weil sie mein war. Nun ich sie dir empfehle, sterb ich ruhig. Du bist ein edler Mann. Ein Weib, das den findet, ist geborgen. Lebt mein alter Diener? Ist er frei? Er lebt. Er ist frei. Er weiß ihre Wohnung. Lass dich von ihm führen und lohn ihn bis an sein Ende, dass er dir den Weg zu diesem Kleinode zeigt. Leb wohl. Ich gehe nicht. Leb wohl. Oh, lass mich noch. Freund, keinen Abschied. Feindselger Mann, Du glaubtest nicht, mir diese Wohltat durch deinen Sohn zu erzeigen. Durch ihn bin ich der Sorgen los und der Schmerzen, der Furcht und jedes ängstlichen Gefühls. Sanft und dringend fordert die Natur ihren letzten Zoll. Es ist vorbei. Es ist beschlossen. Und was die letzte Nacht mich ungewiss auf meinem Lager wachend hielt, das schläfert nun mit unbezwinglicher Gewissheit meine Sinne ein. Süßer Schlaf, du kommst wie ein reines Glück. Ungebeten, unerfleht am willigsten. Du lösest die Knoten der strengen Gedanken. Vermischest alle Bilder der Freude und des Schmerzes. Ungehindert fließt der Kreis innerer Harmonien und eingehüllt in gefälligen Wahnsinn versinken wir. Und hören auf zu sein. Verschwunden bist du, schönes Bild. Das Licht des Tages hat dich verscheucht. Ja, sie waren's. Sie waren vereint, die beiden süßesten Freuden meines Herzens. Die göttliche Freiheit. Von meiner Geliebten borgte sie die Gestalt. Das reizende Mädchen kleidete sich in der Freundin himmlisches Gewand. In einem ernsten Augenblick erscheinen sie vereinigt, ernster als lieblich. Mit blutbefleckten Sohlen trat sie vor mir auf, die wehenden Falten des Saumes mit Blut befleckt. Es war mein Blut und vieler edlen Blut. Nein, es ward nicht umsonst vergossen. Schreitet durch, braves Volk! Die Siegesgöttin führt dich an. Und wie das Meer durch eure Dämme bricht, so brecht, so reißt den Wall der Tyrannei zusammen und schwemmt ersäufend sie von ihrem Grunde, den sie sich anmaßt, weg. Wie oft rief mich dieser Schall zum freien Schritt nach dem Felde des Streits und des Siegs. Wie munter traten die Gefährten auf der gefährlichen, rühmlichen Bahn. Auch ich schreite einem ehrenvollen Tode aus diesem Kerker entgegen. Ich sterbe für die Freiheit, für die ich lebte und focht und der ich mich jetzt leidend opfere. Ja, führt sie nur zusammen. Schließt eure Reihen, ihr schreckt mich nicht. Ich bin gewohnt, vor Speeren gegen Speere zu stehen und rings umgeben von dem drohenden Tod, das mutige Leben nur doppelt rasch zu fühlen. Dich schließt der Feind von allen Seiten ein. Es blinken Schwerter. Freunde! Hören Mut! Im Rücken habt ihr Eltern, Weiber, Kinder. Und diese hier treibt ein hohles Wort des Herrschers, nicht ihr Gemüt. Schützt eure Güter und euer Liebstes zu erretten, fallt freudig, wie ich euch ein Beispiel gebe. Sie hörten von Radio Frankfurt Egmont von Johann Wolfgang von Goethe nach einer Funkfassung. Musik Ludwig van Beethoven. Margarete von Parma, Frenze Roloff, Graf Egmont, Kurt Glass, Wilhelm von Oranien, Fritz Saalfeld, Herzog von Alba, Max Noack, Ferdinand, Jost Jürgen Siethoff, Klärchen, Eva Katharina Schulz, Brackenburg, Daniello Devaux. Ferner sprachen Sophie Curseus, Hans Kettler, Lars Doddenhoff, Herbert Ebelt, Gottfried Hoster, Werner Siethoff, Erik Umlauf, Egon Zehlen, Hans Kautz und viele andere. Die Lieder des Klärchen sang Hanna Klaus. Ton Hans Plochmann. Es spielte das große Sinfonieorchester von Radio Frankfurt. Musikalische Leitung Winfried Zillig. Funkfassung und Regie Theodor Steiner.